Ich habe dieses Buch, wie gesagt, eigentlich auf Wunsch des Verlags zusammengestellt, obwohl die Texte, die darin versammelt sind, teilweise nicht so recht in dieses Programm von Saira passen, das ja sehr stark doch ein theoretisches Programm ist und die Texte, um die es da geht, eher Gebrauchstexte sind. Darauf bezieht sich auch dieser Titel, mehr oder weniger notwendigerweise aus verschiedenen Gründen halt, hat sich das so ergeben. Und eben deshalb, weil das sowieso was ist, was nicht ganz in dieses Programm reinpasst, habe ich diese Idee dann, nachdem ich länger überlegt habe, eher so angenommen, dass ich versucht habe, mir anhand dieser Sammlung, also auch mir selbst ein bisschen mal klarzumachen, mit welchen Gegenständen ich mich so in den letzten Jahren beschäftigt habe und welche inneren Zusammenhänge möglicherweise da vorhanden sind zwischen Texten, die eigentlich doch teilweise sehr ja, auf Auftrag oder zumindest aus Anlass von unterschiedlichsten Gelegenheiten, die ich teilweise fast schon wieder vergessen habe, entstanden sind. Also das diente eigentlich so ein bisschen einer Überlegung, also einer Selbstverständigung auch. Darum war ich sehr dankbar, dass man im Endeffekt doch sehr dankbar, dass man mir dieses Angebot gemacht hat. Das heißt nicht, dass jetzt in 2 Jahren gleich wieder irgendwas rauskommt. Das wird bestimmt nicht der Fall sein. Ich habe auch für heute zwei Punkte mir überlegt. Einmal werde ich so höchstens 20 Minuten, nehme ich an, bisschen was Allgemeineres sagen, durchaus aber auch im Verhältnis zu dieser Textauswahl von mir über die neue Popularität, möchte ich fast sagen, der kritischen Theorie, die sich an verschiedensten Konferenzen und Publikationen und so weiter ablesen lässt, wo also versucht wird, auch gerade an den Universitäten von studentischer Seite offenbar diesen Ansatz wieder stärker unter die Leute zu bringen, und möchte versuchen, ein bisschen was dazu zu sagen, warum da meines Erachtens dem Missverständnis zugrunde liegt. Danach möchte ich 3 Texte aus dem Buch vorlesen, die sich auf verschiedene Weise mit dem Verhältnis von Sprache und Kritik oder mit der Bedeutung der Sprachform für Kritik beschäftigen. Das sind 3 Texte, die aus unterschiedlichen Anlässen entstanden sind. Der erste war ein Beitrag für die Jungle World zum Thema Wut, wo ich gebeten wurde, was über Sprache und Wut zu schreiben. Der zweite ist keine Rezension, aber ein Text aus Anlass eines Buches über Political Correctness. Und der dritte ist eher ein anlassloser Text über eine Kindheitserinnerung an ein bekanntes Nonsensgedicht. Und daran knüpfen sich dann ein paar Überlegungen über den Begriff des Rendezvous. In dem Buch sind hauptsächlich weitgehend unbearbeitete Abdrucke von Texten, die schon erschienen sind, so in den letzten 2, 3 Jahren. Und 3 oder 4 neue Sachen. Das längste, was bisher noch nicht publiziert ist, ist die schriftliche Fassung eines Vortrags über diese Debatte über Kinderbücher, den ich im letzten Jahr in Köln gehalten habe. Ach so, ja, also besonders schön an dem Buch finde ich, das möchte ich noch kurz sagen, auch wenn es hier noch nicht liegt, das Titelbild. Das ist ein Bild aus einem Anfang des 20. Jahrhunderts erschienenen Band von einem G.F. Hartlaub über Kinderzeichnungen, den Walter Benjamin mal rezensiert hat, und wo die Zeichnung eines 12-jährigen Mädchens von der Hölle abgebildet ist, und die haben wir für diesen Band herausgesucht. Das finde ich auf eine Art recht passend für das, was ich da versucht habe zu machen. Gut, jetzt erst nochmal zu diesem neuen Bedürfnis nach kritischer Theorie. Das ist ja offenkundig seit einiger Zeit. Das bezieht sich gar nicht mal so sehr auf diese Wiener Konferenz 2011, obwohl das möglicherweise eines der frühesten Zeugnisse davon war, sondern eher auf einige Ereignisse so des letzten Jahres, dass zunehmend wieder man Offensichtliches für relevant hält, kritische Theorie so seitens studentischer Gruppen, aber auch Doktoranden an den Universitäten zu etablieren, indem man relativ breit angelegte Symposien zu dem Thema macht. Es gibt eh die Tendenz, die Veranstaltung morgen ist auch ein Beispiel dafür, wieder Ganztagsveranstaltungen oder ganze Wochenenden zu machen, also darauf zu verzichten, einfach nur Einzelpersonen einzuladen, sondern offensichtlich gibt es da ein Bedürfnis nach Systematisierung und nach Generalisierung und irgendwie danach diese Dinge, die man im Kontakt mit kritischer Theorie glaubt, verstanden zu haben, in einen größeren Zusammenhang zu stellen. Nun war es ja, denke ich, immer schon in gewisser Weise ein Unterschied dieses sogenannten antideutschen Milieus, dass man sich da ernsthafter und strenger mit Theorie beschäftigt hat als in anderen linken Gruppen. Das heißt aber nicht, dass nicht in der Linken, dass in der Linken einfach, wie das manchmal so behauptet wird, Theoriefeindlichkeit herrscht. Im Gegenteil, auch in anderen Gruppen, unabhängig dieser Zirkel, in denen wir uns hier möglicherweise bewegen, gab es schon immer eine gewisse Art von theoriefeindlichem Theoriefetischismus oder wie immer man das nennen soll, also gerade zu einer Art Gier nach Theorien, nach Auseinandersetzung mit Theorien, wie sie sich etwa so in gern gehörten Formulierungen ausdrückt, wie der, dass man für die richtige Praxis den richtigen theoretischen Werkzeugkasten braucht oder dass man theoretische Ansätze vergleichen muss oder so, um den Horizont zu erweitern. Es ist also nicht so, dass linke politische Gruppen theoriefern wären, einfach in dem relativ harmlosen und, wie ich zunehmend glaube, vielleicht sogar oft angenehmen Sinne, dass man davon nicht so viel weiß und dem ansonsten aber offen gegenübersteht, sondern es gibt eigentlich in diesen Zirkeln immer schon ein Bedürfnis nach Theorie, aber eben ein heteronom bestimmtes Bedürfnis, ein instrumentelles Bedürfnis, Theorie entweder anwendbar zu machen für bestimmte Zwecke oder sich aus theoretischen Konzepten irgendein Jargon zusammenzustoppeln, mit dem man meint, besser überzeugen zu können, was ja oft auch stimmt dann leider in der Praxis, als mit mehr oder weniger selbst, wie was immer das heißen soll, entwickelten Gedanken. Davon hat sich das antideutsche Milieu immer deswegen, einfach schon deswegen unterschieden, weil es hier immer schon eine sehr richtige Kritik am Praxisfetischismus gab und ein Bewusstsein davon, dass es sowas wie eine Autonomie von Theorie gibt, dass Theorie also überhaupt gar nicht angemessen wahrgenommen werden kann, immer nur im Verhältnis zum Begriff der Praxis. Trotzdem scheint es auch hier, wie man eben etwa an dieser jüngsten Berliner Konferenz, die über kritische Theorie, eigentlich waren es zwei, es gab ein paar Wochen vorher schon eine, ich glaube im Zusammenhang mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung über Utopie und dann die viel noch viel besser besuchte über zur Erinnerung an die Zukunft. Wie man daran sehen kann, gibt es offenbar aber auch hier ein zunehmendes Bedürfnis, in einem schlechten Sinne, wie ich finde, nach Auseinandersetzung mit dieser Konzeption, wo dann versucht wird, wie man das an diesem Berliner Auftritt besonders gut sehen konnte, kritische Theorie mit allem Möglichen in Verbindung zu bringen. Also da gab es dann ein Panel zur kritischen Theorie des Antiziganismus, zu Feminismus und Geschlechterkritik. Es wurde über Dritte Welt gesprochen etc. pp. Das scheint mir deswegen problematisch zu sein, weil damit, und das ist ein beliebtes Missverständnis, was sich offenbar nicht so ohne weiteres aus der Welt räumen lässt, diese Rede vom Zeitkern der Wahrheit, die oft dann so adaptiert wird, die von Benjamin eigentlich stammt, völlig missverstanden wird. Also der Zeitkern der Wahrheit und in dem Sinne Zeitkern der kritischen Theorie bedeutet eben nicht, dass man sich historisieren muss, um ihren Wahrheitsgehalt zu verstehen oder dass man sie aktualisieren muss, um sie zu verstehen, sondern bedeutet, dass eben sie nur in Reflexion auf ihre historische Genese überhaupt verständlich ist und dass eben eine das ist eben gerade das Gegenteil von Historisierung in so einem relativistischen Sinn, die dann immer darauf hinausläuft, dass man ein theoretisches Konzept irgendwie ergänzen will, zusammenbringen will mit anderen, damit verschiedene Theorien sich gegenseitig beleuchten oder die Lücken in der jeweils anderen Konzeption durch eine neuere gestopft werden oder sowas. Das ist an sich ein ganz falscher Zugang zu dem, was eigentlich dieser Begriff des Zeitkerns meint. Und deswegen wäre es viel interessanter, wenn man sich zum Beispiel im Rahmen von so einer Konferenz dann schon mit solchen Fragen beschäftigen will, zu fragen, warum etwas wie Antiziganismus in der kritischen Theorie, die so genannt zu werden verdient, also nicht in den späteren Verfallsformen, nicht vorkommt. Oder warum zum Beispiel es ganze Gegenstandsbereiche gibt, mit denen tatsächlich Adorno und Horkheimer sich nicht beschäftigt haben. Und warum etwa auch die Berührungspunkte zwischen kritischer Theorie und Feminismus, die es eher gibt, trotzdem problematisch sind und sich eigentlich so auf bestimmte Aspekte beschränken, ohne dass man sowas, dass man daraus sowas wie eine kritische Theorie des Feminismus oder so synthetisieren ließe, nicht? Also etwa diese Sirenen-Episode in der Dialektik der Aufklärung, in der ganz offensichtlich sozusagen sowas wie eine Urgeschichte natürlich auch von bestimmten Weiblichkeitsprojektionen erzählt wird. Das sind aber sozusagen eher Kristallisationspunkte, daraus lässt sich, die sich nicht systematisieren lassen. Und es wäre viel interessanter zu fragen, was es über eine Theorie aussagt, dass sie eben über bestimmte Dinge einfach nicht sagt. Und zwar durchaus, was es über die Theorie in einem positiven Sinn aussagt. Also nicht etwa in dem Sinn, dass das irgendein Defizit ist, was später zu beheben wäre, sondern in dem Sinn, dass man die Gestalt dieser Theorie nur begreifen kann, wenn man versteht, warum bestimmte Dinge dort einfach nicht vorkommen oder möglicherweise auf einer Ebene vorkommen, die mit dem, was man heute damit möchte, überhaupt nichts zu tun haben. Das heißt, man muss in gewisser Weise auch den vielleicht sogar Anachronismus einer solchen Form des Denkens ernst nehmen, um überhaupt zu verstehen, was sie bedeutet heute, nicht um sie zu relativieren, sondern um sich mit ihr zu konfrontieren, auch in der Fremdheit, in der historisch gewordenen Fremdheit, die so ein Gebilde heute hat. Stattdessen wird aber versucht, das eben mit verschiedensten Diskursen kompatibel zu machen, was eigentlich ein ganz äußerlicher Zugang dazu ist. Und statt sich zu vergegenwärtigen, dass eben für Theorien, wenn sie so genannt zu werden verdienen, für bedeutende Philosophien durchaus was Ähnliches gilt, wie Adorno über Kunstwerke immer gesagt hat. Dieses Zitat über Kunstwerke ist noch immer relativ bekannt, ne, dass eben bedeutende Kunstwerke sich gegenseitig zu vernichten trachten und sich gegenseitig nicht dulden können. So ähnlich kann man das, denke ich, auch über bedeutende Philosophien sagen. Die lassen sich in dem Sinne eben, und das ist gerade ihre Stärke, nicht auf irgendeine Art zusammenkleistern, ergänzend miteinander zusammenbringen in irgendeinen Dialog oder so, sondern es ginge darum, das Trennende herauszuarbeiten. Aber darum geht es bei diesem Bedürfnis nach kritischer Theorie nicht, sondern eher scheint es mir zu sein, dass die Begeisterung dafür von einem möglicherweise fälschlich, also wider Willen und entgegen seiner Absicht von Wolfgang Port in diesem Text Der Staatsfeind auf dem Lehrstuhl in die Welt gesetzten Militanzfetisch zehrt, nämlich von der Annahme, dass also diese Vertreter kritischer Theorie, Adorno, Horkheimer, sozusagen die Letzten waren, wie das in dem Titel anzuklingen scheint, Der Staatsfeind auf dem Lehrstuhl, die sozusagen in so einer Institution das trotzdem noch geschafft haben, eigentlich gegen alles anzugehen, was diese Institution verkörpert und ermöglicht hat. Ob das in Bezug auf Adorno und Horkheimer, die ja nun immerhin akademische Lehrer waren und ihre Arbeit als Beamte, die sie ja waren, durchaus ernst genommen haben, überhaupt so richtig zutrifft und in welcher Weise es zutrifft, wäre eine ganz andere Frage. Dazu sagt der Port in seinem Text sehr gute Dinge. Dass sich das heute aber nicht so einfach wiederholen lässt, dürfte selbstverständlich sein. Und dass der bloße Kontakt des akademischen Milieus mit kritischer Theorie ganz und gar kein Garant dafür ist, dass das, was man da in dieser vermeintlichen Militanz festzuhalten glaubt oder eben fetischisiert, sozusagen heute reproduzieren könnte, das ist, glaube ich, doch selbstverständlich. Also hier scheint mir sozusagen ein historisches Erbe noch vorhanden zu sein, von dem man glaubt, dass sich das auf irgendeine Weise, damit die Dinge sich verändern, aktualisieren ließe, ohne dass man sich große Gedanken über die Form macht, in der denn eine solche Aktualisierung jetzt in einem starken Sinne, also eben nicht der Versuch, die kritische Theorie auf die Höhe der Zeit zu bringen, sondern sozusagen tatsächlich im Hier und Jetzt zu reproduzieren, was die aufgrund einer glücklichen und ja irgendwie unwiederholbaren Konstellation geschafft haben, statt sich also Gedanken darüber zu machen, in welchen Formen sowas überhaupt vielleicht möglich wäre, werden eigentlich relativ unreflektiert die vorhandenen Formen des akademischen Bereichs benutzt, um genau in der gleichen Weise, wie alles mögliche andere abgehandelt wird, in Form von Panels, Workshops und so weiter, eben jetzt auch dieses Thema abzuhandeln. Demgegenüber finde ich interessanter, und darum geht es in gewisser Weise auch ein bisschen in diesem Buch, mal daran zu erinnern, dass der Anfang der kritischen Theorie ja gerade in Texten zu suchen ist, denen man in ihrer Formgestalt schon ansieht, dass sie sozusagen nicht einen festen Kanon bereits sozusagen ausgearbeitete Ansätze oder so hatte, auf die sie sich beziehen konnte, sondern diese Texte, insbesondere die frühen Texte von Benjamin und auch Siegfried Krakauer, aber auch von Horkheimer in diesem Band Dämmerung oder die Texte, also Adorno's Minima Moralia, sind ja Texte, die schon in ihrer Form darauf hinweisen, dass hier sozusagen etwas versucht wird, von dem man noch überhaupt gar nicht weiß, welche Gestalt das überhaupt annehmen sollte, und dass deswegen die Gestalt der Texte und der Sprache sich am Gegenstand, um den es geht, auszurichten hat und eben nicht an irgendwelchen Formatvorlagen oder so. Das scheint mir auch ein Missverständnis in diesem mittlerweile wieder so enorm kultivierten Begriff des Essays zu sein, der bei Adorno, also in dem Text der Essay als Form, aber auch sonst in dem essayistischen Schreiben, wenn man das dann überhaupt so nennen möchte, der frühen Vertreter kritischer Theorie, ja eben nicht eine fertige Textform ist, die sozusagen sich als geeignet erwiesen hat für eine bestimmte Form von systemkritischem oder antisystematischem fragmentarischem Denken, sondern eigentlich steht für eine Form, die sich an ihrem Gegenstand überhaupt erst kristallisiert. Also der Essay ist nicht eine fertige Textform, derer man sich jetzt bedient, weil man keine Aufsätze schreiben will oder keine Feuilletons, sondern es ist charakteristisch für diese Textform, so wie sie gerade Adorno bestimmt, aber auch in früheren Texten schon bei Lukács bestimmt wird, dass sie ihr Formgesetz von ihrem Gegenstand empfängt. Und das ist eben sozusagen das ästhetische Moment dieser Texte, ohne dass sie selbst deswegen ästhetisch würden. Und daraus lässt sich aber nun sozusagen kein Formprinzip generieren, und das lässt sich in gewissem Sinne gar nicht nachmachen, sondern die einzige Form, in der man sowas nachmachen kann, wäre eben der Versuch, das für sich selbst an Gegenständen, bei denen es einem einleuchtet und verbindlich und notwendig erscheint, auch zu versuchen, ob das, was dabei herauskommt, dann so klingt wie die Vorbilder, ist zweitrangig. Und dieses spontane, ungedeckte Moment, das gerade an der Formgestalt der frühen Texte der kritischen Theorie ablesbar ist und auch an ihrem Misslingen, also etwa wenn man sich die manche Texte von Krakauer die dann später in dem Band das Ornament der Masse versammelt wurden, ansieht, kann man das gut sehen, dass sozusagen diese eher feuilletonistische Form, der Krakauer sich da bedient, dass das natürlich auch misslingen kann, dass es da Texte gibt, wie einige von denen zum Film oder eigentlich recht viele bei ihm auch über Film, bei denen das beliebig wird, bei denen nicht deutlich wird, warum jetzt ausgerechnet diese Frage an diesem Gegenstand exemplifiziert werden muss, dass es aber auch Texte gibt, bei denen das ganz und gar verschmilzt, etwa in dem titelgebenden Text über das Ornament der Masse, der bekanntlich nicht der Text über diese Tiller Girls ist, also diese sozusagen frühen Massenevents in den Sportstadien, wo die einzelnen Individuen sozusagen große Bilder durch eine Gesamtchoreografie große Bilder formen. Also gerade an diesen Texten, auch der schwankenden Qualität dieser Texte, kann man, denke ich, ablesen, was das überhaupt damals bedeutet hat, in dieser Tradition der kritischen Theorie sich zu befinden, lange bevor zentrale theoretische Begriffe, die dann später für die kritische Theorie stehen, sei es jetzt eher aus dem sozialwissenschaftlichen Kontext, sei es aus der ästhetischen Theorie, überhaupt ausgearbeitet worden. Also solche Begriffe wie der der Konstellation, etwa der von Benjamin hauptsächlich geprägt wurde, oder der Antizipation, die sozusagen dann in späteren Texten in der Tradition der kritischen Theorie schnell so zu rhetorischen Elementen werden, die so reproduziert werden, die waren am Anfang ja überhaupt noch keine feststehenden Begriffe, geschweige denn irgendwelche Stereotypen, mit denen man sich zugehörig zu einer bestimmten Schule bekannt hat, sondern erstmal nur sowas wie Versuche, Begriffskonstellationen eben überhaupt erst zu schaffen, um etwas auszudrücken, was man mit dem vorhandenen theoretischen Erbe nicht mehr angemessen artikulieren konnte. So viel vielleicht so ein bisschen zu der Frage, warum erstens schon überhaupt diese Rubrizierung von kritischer Theorie als einer bestimmten Form von Theorie problematisch ist und warum es noch viel mehr problematischer ist, dass heute in den heute institutionalisierten Formen, die es da gibt, einfach nur so zu reproduzieren oder auf neue Gegenstände zu applizieren. Ich würde kritische Theorie ebenso wie den Buchtitel Ästhetische Theorie eben immer im Sinne von einer Attribuierung verstehen. Ne? Also kritische Theorie ist nicht eine Theorie, die so heißt, sondern Kritik ist ein genuines Element dieser Theorie, genau wie die ästhetische Theorie in ihrer ganzen Denkform das Moment des Ästhetischen in sich aufgreift. Und das ist was anderes, als ein Theoriesegment zu sein. Dieses Verhältnis aber gerade auch zur akademischen Philosophie war für die kritische Theorie selbst immer schon schwierig und prekär, weil sie sich immer schon in diesem Milieu auch bewegt hat. Und deswegen fände ich das sehr ergiebig, sich diese davon noch nicht so sehr imprägnierten, möglicherweise eher ephemer tagesaktuell erscheinenden Texte oder auch autobiografisch erscheinenden Texte aus diesem Zusammenhang, wie eben auch Walter Benjamins Berliner Kindheit um 1900 mal genauer anzuschauen, weil man da, finde ich, viel eher in der Sprachgestalt beobachten kann, wie dieses Denken sich eigentlich gebildet hat. Und selbst später, wo sich das gerade im Zuge dieser sozialwissenschaftlichen Projekte, die sie betrieben haben, in gewisser Weise systematisiert hat, versteht man das, denke ich, falsch, sofern man es nicht zurückbindet an diese frühen Erfahrungen, die in diesen ersten Texten aufleuchten. Inwieweit das alles heute überhaupt noch wiederholbar ist oder ob nicht jeder Versuch daran ernsthaft anzuknüpfen oder irgendwas anderes, aber Ähnliches oder damit auch nur annähernd Ebenbürtiges zu machen, von vornherein zum Scheitern verurteilt ist, das wäre eben eine Frage, die man sich als erstes stellen müsste, statt zu versuchen, was ja letzten Endes die Absicht hinter diesen Bestrebungen da ist, irgendwie diese Denkform zu so einem Ticket zu machen, um noch Leute hinter sich zu versammeln oder Leute irgendwie dazu zu bringen, auf Gedanken zu kommen, auf die sie in diesem akademischen Betrieb nicht kommen oder so. Dafür braucht man sich den, denke ich, nur anzuschauen, um zu sehen, dass das in jedem Fall gegen die kritische Theorie ausschlagen wird und nicht etwa das akademische Milieu aufpeppen wird. Die Texte, die ich jetzt vorlesen wollte aus dem Band, sind auch drei, die sich mit dieser Frage, in gewisser Weise mit dieser Frage nach dem Zusammenhang von Sprache und Kritik beschäftigen. Es wird nicht gesehen, und das steckt doch aber eigentlich in diesem Begriff des Essays, den ich gar nicht so hochhängen würde, der aber tatsächlich in der frühen, auch in der Vorgeschichte der kritischen Theorien ein sehr bedeutender Begriff war, mit drin, dass Sprache eine Artikulationsform ist, also nicht einfach ein Medium oder irgendwie sowas wie so ein Ding, was man zurechtstücken kann, um daraus irgendwas zu machen, oder was man zu eigenen Zwecken verwenden kann, sondern dass es ein Medium der Artikulation ist und dass ein Gedanke, wenn er nicht triftig sprachlich formuliert ist, eben auch nicht triftig gedacht ist. Dass also nicht etwa, so wie heute Zeitungen in der Regel ja gelesen werden, man sagen kann, ja, ich verstehe das zwar nicht, aber das und das wird der Mensch sich dabei gedacht haben, sondern dass, wenn man nicht versteht, was er sich dabei gedacht hat, das eben auch gar kein Gedanke ist. Dass also Sprache und Denken und damit ja der die Körperlichkeit, also die Materialität, das ist ja die Sprache, mit der man sich beschäftigt, wenn man Texte schreibt oder spricht, unmittelbar zusammenhängen oder in gewissem Sinne eins sind. Und darum geht es in diesen Texten, die ich jetzt kurz noch vorlesen möchte. Der erste über Sprache und Wucht, die Bauchredner des Affekts. Alle Lust will Ewigkeit und alle Sprache Versöhnung. Eine Naturgeschichte der menschlichen Sprache dürfte sie nicht als eine Kulturtechnik neben anderen untersuchen, sondern müsste von der Ahnung ihren Ausgang nehmen, dass sie ihren Ursprung in einem sehr späten, stets prekären Friedensschluss hat. Wie der Kampf, den der Stärkere gewinnt, im Streit, bei dem das bessere Argument entscheidet, zugleich stillgestellt und fortgeführt wird, so ist alle Sprache sublimierter Affekt. Man redet miteinander, wo man in freiwilligem Einverständnis darauf verzichtet hat, sich totzuschlagen. Deshalb ist die Dialogbereitschaft der Menschen und Nationen umso gefährlicher, je ostentativer sie beschworen wird. Wo die Möglichkeit der Versöhnung nicht absichtslos aus der Sprache selbst erwächst, sondern ihr angedichtet werden muss wie eine mysteriöse Zauberkraft, hat sie in Wahrheit längst kapituliert und an ihre Stelle droht erneut die Gewalt zu treten, deren Nachklang sie schon immer durchdrungen hat. Im Grunde ist Sprache im politischen Leben stets nur in glücklichen Augenblicken mehr gewesen als ein Alibi, mit dem die Menschen sich um die Bedrohung der Regression auf den blinden Naturzwang betrügen. Darin liegt das offene Geheimnis jeder Diplomatie. Doch wie die Diplomatie, die ihren Ursprung im Bewusstsein um die Brutalität und Destruktivität aller unmittelbaren Aktion hat, im Laufe ihrer Entwicklung zu einer eigenen Wirklichkeit geworden ist, der jeder, der sich Gehör verschaffen will, Zugeständnisse machen muss, so ist auch aus dem Alibi-Charakter der Sprache eine eigenständige Kraft entwachsen, ohne die der Prozess der Zivilisation nicht zu denken wäre. Sprechen heißt immer, sich auf ein allgemeines beziehen, das eigenen Gesetzen folgt, mit denen es dem Sprechenden widerspricht. Wo Sprache ganz in der Willkür dessen aufgehen soll, der sich ihrer bedient, verliert sie ihren emphatischen Sprachcharakter und verkommt zur Propaganda. Eben dadurch aber wird sie zum Schlecht allgemein, das nur noch festgestellt und befiehlt, statt zu vermitteln. Ganz und gar der hybriden Subjektivität unterworfen, wendet sie sich gegen die Subjekte und verschmilzt bis in ihre innerste Form mit der objektiven Gewalt. Der lebendige Impuls aller Sprache ist das Bewusstsein um die Möglichkeit gelungener Vermittlung. Sprechen heißt, sich an ein Allgemeines zu entäußern, um jener Subjektivität zum Ausdruck zu verhelfen, die entgegen dem sentimentalen Alltagsbewusstsein nichts Innerliches ist, sondern nur gewonnen werden kann, indem das Subjekt sich als Empirisches vergisst. In den glücklichen Momenten der Sprache erkennt das Subjekt die Form der eigenen Subjektivität als Zwang, der überschritten werden muss, um das ihr innewohnende Versprechen endlich wahrzumachen. Darum erfährt, wer in der Sprache zu sich kommt, die eigenen Affekte paradoxerweise als etwas Äußerliches, Zufälliges und Partikulares, als leere Hülsen, die vom Sprechenden abfallen wie abgelegte Überzeugungen. Die Traurigkeit oder Angst, die Freude oder das Begehren, die Notwendigkeit am Ursprung allen Sprechens stehen, was sollte im Sprechen zum Ausdruck kommen, wenn nicht sinnliche Impulse, verlieren, je vollkommener sie Sprache werden, ihre Unentrinnbarkeit. Der blinde Affekt wird in der Sprache ebenso transzendiert wie der leere Begriff, der zu ihm passt wie der Topf zum Deckel. Das heißt nicht, dass der Sprache jede Affektivität fremd wäre. Im Gegenteil, gerade wo der Sprechende sich ihr intentionslos überlässt, erschüttert ihn eine Erfahrung, welche die bornierten Affekte, die ihn in der empirischen Wirklichkeit umtreiben, ihrer Ohnmacht und Unzulänglichkeit überführt. Nicht zufällig ist es die Ästhetik, die für diese Erfahrung die anschaulichsten Begriffe gefunden hat. Der von Platon beschriebene Enthusiasmus der Künstler, der Liebenden und Verzückten, die Ekstasis der Mystiker, aber auch die Katharsis der antiken Affektlehre zielen gleichermaßen auf den nur für Augenblicke gelingenden Einstand von Wollust und Selbstbesinnung, in dem aufscheint, was möglich wäre, wenn die Sprache nicht nur Sprache, sondern lebendige Kraft wäre. Jede Sprache wird falsch, sobald sie laut wird. In ihren schönsten Augenblicken kann sie flüstern oder sogar verstummen, aber niemals schreien. Im Schrei dementiert sie sich selbst. Daraus erklärt sich die seit der Antike andauernde Rivalität zwischen Rhetorik und Poetik. Als Lehre vom artikulierten Sprechen ist die Rhetorik eine freundliche Wahlverwandte der Poesie. Sie vermag das gestische Moment der Sprache auf den Begriff zu bringen, das in ihrer Fixierung zum Buchstaben vergessen zu werden droht und in dem doch der sinnliche Impuls, der alle Sprache durchklingt und trägt, allein aufbewahrt bleibt. Zugleich aber war die Rhetorik, gerade weil sie sich weniger mit der Sprache als mit dem Sprechen beschäftigt, immer auch eine heimliche Komplizin des schlimmsten Gegners aller Poesie, der Kommunikation. Gerade im gestischen Aspekt der Sprache, der sie zu Poesie überhaupt erst berufen macht, liegt die Gefahr der falschen Mimesis, der Anbiederung ans Allgemeine, die das der Sprache innewohnende Versprechen gelungener Vermittlung verrät, indem sie aus ihr eine Vermittlungstechnik macht. In diesem Sinn ist Kommunikation die wahren Form der Sprache und Rhetorik ihre zuverlässige Gebrauchsanleitung. Je weniger Rhetorik die Lehre vom lebendigen Sprechen ist und stattdessen zur Technik der Publikumsmanipulation herunterkommt, desto mehr verfällt sie dem blinden Affekt, dessen Transzendierung im lebendigen Ausdruck ihr genuiner Gegenstand wäre. Mit der schon in den antiken Rhetoriklehren angelegten Verschmelzung von Rhetorik und Politik wird dieser Ausverkauf der Poesie an die Kommunikation besiegelt. Die Wiederentdeckung der Rhetorik, die heute als angeblich große Neuerung der Postmoderne gegen Ästhetik und Poetik ausgespielt wird, sanktioniert lediglich die universale Regression von Sprache auf Propaganda, deren Wundmale sich nicht nur an der auf Signalworte herabgesunkenen Alltagssprache, sondern in fast jedem schriftlichen oder mündlichen Sprechakt ablesen lassen. An kaum einem Phänomen lässt sich diese negative Aufhebung des Widerspruchs zwischen Rhetorik und Poetik so drastisch erkennen wie an der Rehabilitation von Wut als politischer und sprachlicher Kategorie. Man fordere die Menschen auf zu sagen, worüber sie wütend sind, und jeder Kleinbürger mutiert zum Expressionisten auf Befehl. Alle sprachlosen Ressentiments, unverdauten Frustrationen und mühsam hinter der ohnehin ramponierten Fassade des Alltags selbst zurückgehaltenen Größenfantasien brechen dann in ungeahnter Vitalität hervor. Das Sprachverbrechen, wie die Rede von den Wutbürgern oder diverse Tage der Wut und des Zorns an der Tagesordnung sind, heißt nicht, dass die Menschen nun endlich Mut zur Freiheit gefunden hätten und sich Inhumanität und Gewalt nicht länger bieten lassen wollen, sondern dass sie offen und schamlos ihre Bereitschaft bekunden, jederzeit gegen prospektive Feinde loszuschlagen, sobald die Kriegserklärung erfolgt. Es erzählt etwas vom traurigen Misslingen jahrhundertelanger Zivilisierungsbemühungen und davon, dass Sprache, dem längst altbackenen Sprachidealismus des Bürgertums zum Trotz, noch immer aus nichts anderem als aus Wörtern besteht. Die Möglichkeit von Schönheit und Lust, Selbstbesinnung und Versöhnung, die in ihr liegt, ist von den Menschen nie wirklich zu ihrer eigenen Sache gemacht worden. Sie wird noch immer als Hindernis wahrgenommen, das alles Eigentliche verdecke, von den wirklichen Gefühlen und Bedürfnissen ablenke und im Grunde nichts als eine gesellschaftlich geduldete Form der Heuchelei sei. Deshalb ist es so einfach und wird sogar immer einfacher, all jene zu verhöhnen, denen Sprache mehr als ein probates Mittel ist, um ihre Nebenmenschen zu manipulieren, sie für sich einzunehmen oder ihnen zu drohen. Heimlich weiß jeder, dass man im Ernstfall auf sie ebenso leicht verzichten kann wie auf die antiquierten Gesten der Höflichkeit und all den zeremoniellen Schnickschnack des täglichen Miteinanders, der einem schon immer irgendwie zeitraubend und lästig erschien. Die Sprache verbindet die Menschen, indem sie sie voneinander trennt. Das hat sie mit dem Geld gemein, und der Hass auf die Zirkulationssphäre kommt vielleicht so richtig erst im Hass auf die Sprache zu sich selbst. Sie zum Grund des Seins zu hypostasieren oder sie als nutzlosen Zierat zu verachten, dessen man sich zu entledigen habe, sobald es zur Sache geht, läuft auf das Gleiche hinaus und verdankt sich demselben Ressentiment. Die eigentlichkeitsbesessene Sprachemphase Heideggers ist in seinen späten Texten vom Gelalle des zum bürgerlichkeitsfeindlichen Kasperletheater gewordenen Dadaismus kaum noch zu unterscheiden. Sprachmetaphysik und Sprachzerfall konvergieren. Auch die heutigen Wutbürger haben gegen den durch Existenzialismus, die Ökobewegung, den Vulgärfeminismus und diverse Bürgerbewegungen renovierten Jargon der Eigentlichkeit nichts einzuwenden. Im Gegenteil, Wut ist selber ein Stichwort aus dessen Vokabular. dass die Wut der Geknechteten und zu kurz gekommenen im Namen von Freiheit und Revolution entfesselt werden müsse, dass es nötig sich zur eigenen Wut zu bekennen, um emanzipatorische Politik zu machen, dass zur Kreativität immer auch ein bisschen Wut gehöre und Wut eine positive Energie sei, ist Teil des Phrasenrepertoires aller autoritätssüchtigen Kämpfer gegen die Autorität. Und wie schon früher existenzphilosophische Traktate meist wie schlechte Werbetexte und Werbetexte wie unverdaute Existenzphilosophie klangen, so sind die authentischen existenziellen und emotionalen, die heute als Bauchredner des kollektiven Affekts ihre Wut gegen die schlechte Welt in Stellung bringen, versierte Marketing-Experten in eigener Sache. Was die Fachleute in Sachen Existenz und die Fachleute in Sachen Marketing verbindet, ist ihre Großspurigkeit, ihre Neigung zur Aufgespreiztheit und zum affektiven Extrem. Entweder sie sind verbissen wütend oder verbissen fröhlich, entweder sie umarmen die Welt oder schlagen ihr ins Gesicht. Dass mittlerweile der gesamte Alltag von ihrem grellen Licht beleuchtet, mit ihren schrillen Farben illustriert und vom Lärm ihrer Quirligkeit durchdrungen ist, zeugt vom universalen Scheitern der Sprache als Agens gelungener Vermittlung. Wer immer an ihr Versprechen erinnert, erregt Ärger. Wer sie zu gut beherrscht, gilt als arrogant, wer sich zu sehr von ihr begeistern lässt, als naiv. Und jeder sprachliche Ausdruck, der nicht einfach den eigenen stumpfen Affekt verdoppelt, ist verdächtig, während die Fähigkeit zur beflissenen sprachlichen Manipulation als Zeichen von Eloquenz gelobt wird. Die Wut aber, die die Zeitgenossen zum affektiven Kulturgut adeln, ist nichts als die nach innen gestaute, stumm und böse gewordene Trauer über den Tod, den man längst gestorben ist. Jetzt das Zweite. Zur Sprachpolitik der Political Correctness. Das sogenannte Ich. Das bezieht sich auf ein Buch von zwei österreichischen Autoren, Matthias Dusini und Thomas Edlinger, in Anführungszeichen, das bei Suhrkamp erschienen ist. Die meisten Linken hierzulande ähneln sich darin, dass sie weder lesen noch schreiben können. Wie sie sich aber das Vergnügen an ihren ebenso vorhersehbaren wie folgenlosen Mobilisierungen nicht durch die Enttäuschung darüber verderben lassen, dass jeder abgefeierte Aufstand sich früher oder später als zeitgemäße Form der Regression entpuppt, so gerät ihre redundante Gesinnungstextproduktion durch ihren habituellen Analphabetismus nie ins Stocken. Weit davon entfernt, die Sprache gleich anderen Öffentlichkeitsarbeitern als unbegriffene, aber nützliche Hirn- und Mundspülung zu verwenden, sich ihr also mit lässigem Pragmatismus zu nähern, wollen sie sie sogar verbessern, um sie möglichst geschlechter- und schichtengerecht zu gestalten. Wie bei allen ihren Projekten geht es ihnen auch bei solchem Sprachreformismus statt um Wahrheit nur um Politik. Sprache gilt ihnen nicht als Ausdrucksform, in der sich die Erfahrung einer widersprüchlichen Wirklichkeit kristallisiert, sondern als Konstruktion, an der so lange herumzulaborieren sei, bis sie der vermeintlich korrekten Gesinnung entspricht, deren sprachlichen Niederschlag man dann mit jener Realität verwechselt, die man längst nicht mehr zur Kenntnis nimmt. Den konformierenden Dissidenten erkennt man daran, dass er auf die zarteste Regung verwirklichter Freiheit eher verzichten kann als auf den Unterstrich. Anders als die Beschwörung verändernder Praxis suggeriert, ist dieses Sprachverständnis durch und durch idealistisch. Weil Sprache nicht als Form des Ausdrucks verstanden wird, deren Triftigkeit oder Hohlheit an ihr selbst aufzuweisen wäre, sondern als Modus der Konstruktion von Realität, verschmelzen in der linken Sprachpolitik Paranoia und Willkür. Einerseits wähnt man sich, da man Sprache nicht anders zu denken vermag, dann als alles und jedes überhaupt erst konstituierendes Zwangssystem von diversen Diskursen und Dispositiven umstellt oder wenigstens adressiert. Andererseits glaubt man, mittels der Sprache, da sie doch wirklichkeitskonstituierende Kraft habe, gleich auch die Gesellschaft verändern zu können, die sie spricht, und frönt einem Regelungswahn, der noch vor 50 Jahren das Privileg deutsch-nationaler Sprachreiniger gewesen ist. Mit diesem Gemein haben die progressiven Sprachwächter zumindest die Annahme, dass die Sprache und ihre Verwendung permanent auf die Korrektheit der ihr zugrunde liegenden Gesinnung geprüft werden müssten. Die Frage, weshalb all die geschlechtergerecht sprechenden Menschen sich im Alltag untereinander genauso roh und geistlos verhalten wie je, kommt gar nicht mehr auf. Das Bemühen um die korrekte Sprache hat die Sehnsucht nach dem besseren Leben erstickt. Während Sprachpolitik sich nur dafür interessiert, wozu Sprache dienen kann, nimmt Sprachkritik die Sprache in dem Ernst, was sie wirklich sagt. Gäbe es heute noch Sprachkritik, würde sie sich beispielsweise der Frage widmen, was es sozialpsychologisch bedeutet, dass Menschen ganze Arbeitskreise zwecks Optimierung der sprachlichen Repräsentation ihrer sexuellen, ethnischen oder sozialen Identität gründen oder weshalb lesbische, schwule, transsexuelle und bisexuelle Menschen es als politischen Erfolg statt als Erniedrigung auffassen, sich an einem Wort zusammengeschweißt zu finden, das wie der Kurztitel einer neuen Castingshow klingt. Diese Abkürzungen wären eh noch eine eigene, einen eigenen Gedanken wert, dieser Abkürzungswahn. Nicht alle möglichen Fernsehsendungen werden abgekürzt. Die Große Koalition heißt jetzt GroKo. Alle politischen Gruppen kürzen sich ab und nennen sich nach irgendwelchen Daten mit Buchstaben- und Zahlenkombinationen und so weiter. Sie, also die Sprachkritik, würde sich überdies fragen, welche gesellschaftliche Disposition in der Tatsache zum Ausdruck kommt, dass der progressive Politsprech von Metaphern der Medienwelt, von Optionen, Netzwerken und Schnittstellen durchzogen ist, oder weshalb Menschen, die früher soziale Kämpfe führten, sich heute zu politischen Akteuren depotenzieren. Doch der akribische Blick fürs Oberflächliche, der im rhetorischen Abhub der Wirklichkeit die Wahrheit über sie entdeckt, ist der Bereitschaft gewichen, alle sprachlichen Skrupel im Kampf um die Deutungshoheit fahren zu lassen. Die Sprache ist im Guten wie im Schlechten nicht mehr Medium der Erkenntnis, sondern der kulturellen Hegemonie. Wenn kein Karl Kraus mehr über sie richtet, verwandeln sich alle eingebildeten Kritiker in kleine Antonio Gramscis. Das Verschwinden der Sprachkritik ist indes kein bloßes Verfallsphänomen, sondern hat seinen objektiven Grund im Schwinden der Möglichkeit von Freiheit, dass es den Individuen kaum noch erlaubt, sich auch nur augenblicksweise für etwas anderes als den beliebigen Vertreter einer beliebigen Meinung zu halten. Die Resignation angesichts der gesellschaftlich erzeugten Beliebigkeit befördert nicht die Dezenz, sondern den Größenwahn. Weil, was man sagt, ohnehin niemals Anspruch auf Wahrheit anmelden kann und nichts als Ausdruck eines partikularen Sprechorts ist, muss man sich auch nicht mehr an Widersprüchen messen, sondern kann jedem Einwand mit dem Hinweis auf dessen Situiertheit begegnen. In welchem Maße dieser hybride Relativismus längst auch dort herrscht, wo der sprachkritische Impuls noch vorhanden ist, lässt sich an Matthias Dusinis und Thomas Edlingers Buch in Anführungszeichen studieren, das im Untertitel nicht zufällig Glanz und Elend der Political Correctness heißt und an die Stelle der Sprachkritik einen unentschiedenen Liberalismus setzt. Seinen Ausgang nimmt das Buch von der treffenden Beobachtung, dass fast alle Menschen heute buchstäblich in Anführungszeichen reden. Zitat, sie heben die Hände in die Höhe und biegen Zeige- und Mittelfingerspitzen synchron zweimal nach unten. Ein tauber Beobachter könnte die gewunkenen Gänsefüßchen dahingehend interpretieren, dass sich der Sprecher von sich selber distanzieren möchte. Ich das sogenannte. Die sprachliche Variante davon ist das permanent so lästig auftretende, sag ich jetzt mal. Was wie eine Geste bescheidener Selbstrelativierung aussieht, bezeugt in Wahrheit die Konvergenz von Entselbstung und Anmaßung. Weil sich das Ich der anderen wie das eigene nur noch als sogenanntes, gleichsam zitiertes, weil sie das Ich der anderen wie das eigene nur noch als sogenanntes, gleichsam zitiertes kennen, glauben die Menschen, umso rücksichtsloser mit eigenen wie fremden Meinungen verfahren zu können. Die Selbstrelativierung schlägt um in Selbstüberhöhung. Zitat aus diesem Buch. Da entgleitet ihn auch schon die Sprache ein bisschen. Anführungszeichen sind ein funktionales Element einer Opferrhetorik, in der die berechtigten Forderungen auf Anerkennung zu Floskeln moralischer Selbstüberhöhung erstarren können. Indessen deutet die windschiefe Diktion bereits darauf hin, dass auch die Autoren nicht von jenem Zwang zur Relativierung frei sind, sondern nicht mehr zwischen Wahrheit und Lüge, sondern nur noch zwischen berechtigten Forderungen und Übertreibungen und daher letztlich gar nicht mehr zu unterscheiden erlaubt. Dazu passt ihr Vorhaben, nicht etwa den Widerspruch, sondern die Spannungsfelder zwischen Respekt und Skepsis, Stolz und Scham, Märtyrerpathos und Handlungsunfähigkeit zu untersuchen, auf welche die Rhetorik der Anführungszeichen verweise. Wo sich statt Antagonismen Spannungsfelder auftun, hat der Geist bereits kapituliert. Konsequent bieten die Autoren zwar eine beeindruckende Materialsammlung zu Themen und Formen der Political Correctness, bereden diese jedoch nur, statt sie auf den Begriff zu bringen. Sich einen Begriff von der Unwahrheit politisch korrekter Sprache zu machen, würde implizieren, auch deren mittlerweile ebenso beliebtes Gegenstück, die Rhetorik politischer Unkorrektheit der Lüge zu überführen, wie sie die Diktion libertärer Korrektheitskritiker prägt. Doch denen sind Dusini und Edlinger zu nah, um sie kritisieren zu können. Statt die Norm der Korrektheit im Namen einer urteilenden, der Sache gerecht werdenden Sprache zu verabschieden, schimpfen sie nur auf die vermeintlichen Übertreibungen, in welchen politischen Milieus auch immer sie diese vermuten. Dadurch verwandelt sich ihre Sprachkritik in eine Spielart spätbürgerlicher Anerkennungspolitik. Sie geißeln die totale Dialogbereitschaft gegenüber ethnischen Gruppen, verharmlosen aber das Kopftuch zum feuchten Traum der Islamophobiker. Genderaktivisten werfen sie die Kultivierung ihrer Empörung vor. Antideutsche, die jenen Opferkult sehr früh kritisiert haben, rügen sie dafür, sich auf die energische Zurückweisung verborgener deutscher Interessen im Weltgeschehen spezialisiert zu haben. Über Frauen, Fußball und Dreadlocks machen sie sich lustig, Dildos und den Slutwalk finden sie okay. Mit Kritik hat diese Vergeben von Pro- und Kontrapunkten schon deshalb nichts zu tun, weil es die Widersprüche überspielt, statt sie zu pointieren. Ob sie im konkreten Fall nun im Recht sind oder nicht, stets erscheinen die Ansichten zufällig, ohne der Konsequenz eines Gedankens zu folgen. Staatliche Erlasse zwecks Optimierung der Sprachgerechtigkeit, wie den 2010 erstellten Leitfaden für diskriminierungsfreie Sprache, Handlungen, Bilddarstellungen des österreichischen Ministeriums für Arbeit und Soziales, lehnen sie ab, weil diese die Gesellschaft als voll von potenziellen, sich überidentifizierenden Adressaten von Diskriminierungen erscheinen ließen. Andererseits bezeichnen sie die Regeln der Political Correctness im Leitfaden Deutsch als Kompass, den manche immer feiner einjustieren wollen. Auch schwachsinnig. Einjustieren. Während andere ihn bloß noch verrückt spielen sehen. Und dekretieren, Zitat, gleichzeitig aber muss, wenn das eigene Gesicht sich vor Zorn zu röten beginnt, da sind wir wieder bei der Wut, und trotzdem das Gemeinschaftliche im Auge behalten werden soll, die Anerkennung meines Maßes mit der Anerkennung aller anderen Selbstbezüge kompatibel gemacht werden. Also die Selbstbezüge sind hier für das Ich irgendwie sowas Ähnliches, für die Bettbezüge, für den Schlaf. Eine Welt, in der alle einander wechselseitig als kompatibel anerkennen und stets das Gemeinschaftliche im Auge behalten, kann schwerlich etwas anderes als die Hölle auf Erden sein. Besonders deutlich zeigt sich die Beliebigkeit der Argumentation dort, wo die Autoren sich mit Israel beschäftigen. Während sie bei ihrer Kritik postfeministischer Sprachpolitik so aggressiv werden, dass der Verdacht naheliegt, der wahre Gegenstand ihrer Abscheu sei eher das weibliche Geschlecht als das Genderdeutsch, verfallen sie beim Nahostkonflikt in jenen Jargon, den sie zuvor anprangerten. Zitat, der Nahostkonflikt verdeutlicht nicht nur, wie nationale und kulturelle Narrative zwischen Europa und dem arabisch-israelischen Raum anhand der Opfer-Täter-Dichotomie politische Leidenschaften mobilisieren. Er offenbart auch, dass die verkürzte Rede von kollektiven Identitäten die Wirklichkeit verfehlt. Postidentitäre emanzipative Bewegungen betonen hingegen die Fluidität und Pluralität des gesellschaftlichen Standorts, von dem aus die jeweiligen Akteure sprechen und handeln. Am Ende steht eine Utopie von Jerusalem als geteilte und gleichzeitig doppelte Hauptstadt zweier in ihren Opferstigmatisierungen gefangenen Gesellschaften, in der die Selbstentfremdung zur Bedingung von Selbstachtung geworden wäre. Die Viktimisierungsrhetorik, die die Autoren am Feminismus beanstanden, treiben sie selbst auf die Spitze. Wo der jüdische Staat zwanglos im israelisch-arabischen Raum verschwindet, scheint die Unterscheidung zwischen Terroristen und ihren Opfern hinfällig geworden zu sein. Die Beliebigkeit ist also nicht harmlos, sondern hat hier wie auch sonst ein bestimmtes Ziel, die Zerstörung individueller Urteilskraft zugunsten einer Logik der Anerkennung, in der jeder Lüge Recht gegeben und jede triftige Erkenntnis in die Schranken ihres Standorts verwiesen wird. Dass Israel im Namen dieser besseren Welt ebenso zurückgepfiffen wird wie jede Universalität reklamierende Geltungsanspruch, versteht sich von selbst. Damit aber wird der Anspruch auf Erkenntnis, in dem sich Kritik von Politik unterscheidet, zugunsten purer Taktik preisgegeben. Anders als Gerechtigkeit ist Wahrheit unteilbar. Sofern sie nicht allen gehört, hat sie keine Wirklichkeit, das hat sie mit der Freiheit gemeint. Weil Kritik darauf zielt zu zeigen, weshalb alle gegeneinander im Recht und an sich selbst im Unrecht sind, ist ihr Medium eher die Einseitigkeit als eine vorgetäuschte Vielfalt, die jedem zustimmt und damit jeden ums Ganze bringt. Weil Kritik die Sache nur trifft, wo sie übertreibt, wird sie, sofern sie gelingt, der Ungerechtigkeit geziehen. Und doch regen sich allein in der Überempfindlichkeit der Kritik noch Spuren dessen, worin das Ich über seine Benennung hinausreicht. Nur weil die Menschen sich gar nicht mehr wünschen, etwas anderes als sogenannte zu sein, weisen sie jede Erinnerung daran als Anmaßung zurück. Und jetzt noch das letzte, kürzere. Eher so ein bisschen mit der Kindheitsthematik damit etwas zu tun hat, das auch in einigen Texten in dem Band hervorkommt. Das bezieht sich am Anfang auf was einige vielleicht kennen, nämlich auf so einen bekannten Reim, so einen bekannten Nonsensreim: Dunkel war es, der Mond schien helle, als ein Auto blitzschneller langsam um die Ecke fuhr. Das geht dann noch weiter in verschiedenen Varianten. Und da kommt auch die Formulierung vor: schweigend ins Gespräch vertieft. Zu den schillerndsten Erinnerungen der Kindheit, vergleichbar vielleicht nur mit den unvergesslich unverstandenen Strophen einiger Wiegenlieder, gehören die Zeilen: dunkel war's, der Mond schien helle. Der flache Unsinn der Verse, die ihre witzlose Pointe aus der automatisierten Vereinbarung des Unvereinbaren beziehen, indem sie ein Auto blitzschnelle langsam um die Ecke fahren und stehend sitzende Leute draußen schweigend ins Gespräch vertieft sein lassen, ist dem Kind, das sie zum ersten Mal hörte, nicht bewusst gewesen. Dieses Unverständnis jedoch war die Voraussetzung eines weit tieferen Verständnisses, das begriffen hat, was das spätere Begreifen vergessen ließ. Dass die Widersprüche, mit deren paradoxem Reiz hier kokettiert wird, gar nicht paradox, sondern wahrhaftig sind. So wie es tintenschwärze Nächte gibt, die erst durch den hellen Schein des Mondes zu solchen werden, kann ein Auto, es sind nicht mehrere, nur ein gleichsam verlorenes Einzelnes, in einer solchen Nacht nicht anders denn langsam blitzschnelle um die Ecke fahren, ein Hauch, der gleich wieder verschwindet. Wie das dem unmenschlich rasanten blitzschnell gleich zweimal hinzugefügte E dem Wort die sanfte Ruhe der vom Mond nicht überstrahlten, sondern in ihrem dunkel erhellten Nacht verleiht, so nimmt die Ecke, um die das Auto biegt, seiner Fahrt die Gewalt und verwandelt es in ein Mobile, eine so fragile wie flüchtige Erscheinung. In einer solchen Nacht kann es keine anderen Leute als solche geben, die stehend draußen sitzen, schweigend ins Gespräch vertieft. Dass sie stehend sitzen, unterscheidet sie von der dumpfen Gemütlichkeit der die Nacht durchtrinkenden und durchtratschenden Kneipengänger, dass sie sitzend stehen von der agilen Brutalität der Spätheimkehrerhorden. Schweigend ins Gespräch vertieft, statt stumm in der Leere ihres Selbst oder plappernd in der Ödnis ihrer Unterhaltung zu versinken, scheinen sie einen langen Augenblick lang die Fremdheit hinter sich gelassen zu haben, welche doch die glückliche Intimität erst ermöglicht, die sich in dem Tableau ausspricht. Sie sind nicht allein und auch keine Gruppe, sondern einträchtig verstreute Einzelne. Die stille Lebendigkeit der Szene, die in jeder Schattierung von der Urbanität gekennzeichnet ist, die sie fast gänzlich ausblendet, erschien später wieder im Klang des Wortes Rendezvous. Wie die Verse etwas Banaleres meinen, als sie zeigen, klingt in dem Wort mehr und anderes an, als es bezeichnet. Im Französischen zeugt seine Verwendung von Nüchternheit und meint die bloße Tatsache einer Verabredung, weit eher Sachliches jedenfalls als Intimes. Im Deutschen, das dem Französischen das Reservat der Intimität und dem Amerikanischen das der Geschäftlichkeit zuteilt, ist das Rendezvous etwas verrucht Erotisches. Anders als verrucht oder klinisch erscheint der Sexus im Deutschen nie. Dessen Gegenstücke, das Date oder das Meeting, die persönliche und öffentliche Variante jener Herzenskälte bezeichnen, die das Deutsche im Bild des sachlichen Amerikaners genauso verächtlich macht wie die abgründige Intimität im Bild der verruchten Französin. Was in dem Wort zum ersten Mal anklang, geht darin aber nicht auf. Es riefe die Erinnerung an das nie eingelöste Versprechen wach, das sich einst an die Vorstellung der schweigend ins Gespräch vertieften Leute heftete. Wie ihr Gespräch, in das sie sich weder zankend verstrickt noch gedankenlos verloren haben, das sie weder gesellig miteinander verkleistert noch abweisend voneinander trennt, ihnen gewaltlos in selbstvergessener Konzentration erlaubt, einander gewahr zu werden, geht ihre Sprache als seiner selbstsicheres und sich daher sorglos zurücknehmendes Flüstern ohne Absicht ins Schweigen über, das nicht von existenzieller Tiefe, sondern von der glücklichen Intentionslosigkeit gelungener Vermittlung zeugt. Ähnlich gedämpft und konzentriert, jede Erfahrung aufgeschlossen und doch ganz bei sich, schien die dem Rendezvous gemäße Sprache zu sein. Tatsächlich klang das Wort Rendezvous zuvorderst nach Sprache und sprachlicher Intimität, nach einer allerdings, die einen mit sich und dem Gegenüber distanziert einiges sprechen wäre. In ihm wäre die Sprache weder von ihrem somatischen Impuls abgetrennte, leer und sinnlos in sich kreisende Kommunikation, noch allein auf die eigene Form verwiesener, sich nie von sich selbst lösender Monolog, sondern lebendige Rede an ein vergängliches, einziges Gegenüber. Daher knüpft sich an die Fantasie des Rendezvous notwendig das Angesicht dessen, an den das Sprechen sich richtet und durch den es erst möglich wird. Kein Adressat und kein eingebildeter Empfänger, sondern die wirkliche, mit ihrer vom Leib untrennbaren Sprache gegenwärtige Erscheinung des Einzelnen, der Zweck und Ziel, Ursprung und Absicht der Rede wäre. Der Sexus in der deutschen Verwendung des Wortes Rendezvous auf ebenso verschämte wie lüsterne Weise präsent, käme in dem, was das Wort zum Klingen bringt, sublimiert zu sich selbst. Wie die Rede nicht laut zu sein braucht, weil sie gegenwärtig ist, widerfährt ihm erst dort Gerechtigkeit, wo er sich im gelingenden, ins Schweigen übergehenden Ausdruck erfüllt und vergisst. Vielleicht ist deshalb das Wort Rendezvous, das ja eine Aufforderung ist, im Französischen, der einzige Appell, der sich nur leise sagen lässt. Wer ihn schreit oder auch nur das Ausrufezeichen setzt, das der Bedeutung nach dahinter erscheinen könnte, es dem Sinn nach aber niemals darf, bringt zum Verschwinden, wovon es spricht. Heute ist das Wort sogar als eingedeutschtes aus der Sprache nahezu verschwunden und zu dem Archaismus geworden, der das von seinem Klang evozierte Versprechen schon lange ist. Vielleicht kommen Worte überhaupt gar nicht deshalb außer Gebrauch, weil ihrer lexikalischen Bedeutung keine Alltagserfahrung mehr korrespondiert, sondern weil die an sie geknüpften, im Alltag gar nicht präsenten Evokationen und Fantasien, die ihren Triebgrund bilden, in den Menschen auf nichts mehr treffen, was ihnen entspricht, weil ihrem Klang in den Menschen gleichsam nichts mehr entgegenkommt. Wer aber nicht versteht, was im Wort mitklingt, versteht auch nicht, weshalb die Verse wirklicher sind als die Realität, die sie in witzelnder Absicht entstellen. Umso weniger es verstanden wird, umso leichter lässt sich der Witz kapieren, zu dem sie erstarken. So, das war's schon.